kurz noch ein technisches Detail, das bestimmt auch Ihre Bewunderung finden wird. Ich grüße euch da draußen an diesem schönen Sonntagnachmittag, 17 Uhr, dritter Sonntag im Monat, und ihr hört Sandy Leaf Experiment und die Sandy Leaf Show. Heute zu Gast der B. Sein Set hört ihr schon, leichte Länge, die sich aufbauen. Ihr werdet noch ein rollendes Set erleben und wir werden mit der Tony. Jetzt hört man auf zu quatschen und genießt einfach die Musik und bis später.

Ja, fangen wir mit unserer Plauderstunde an, oder unserem Quasseldreier, kann man behaupten. Aranha Mike, der Bia Mike, seit langer Zeit wieder im Geschäft. Ja, Doc, du heute hier. Stimmt. Aus welchem Grund? Wir haben ja gesagt, wir machen eine Sendung zusammen, oder? Von langer Hand geplant. So ist es. Nee, er hat ja einen gewissen Hintergrund. Doc hat ja gesagt, er möchte jetzt wieder ein bisschen mitmischen. Und da habe ich gesagt, hey, kommst du in unsere Sendung. Wir plaudern mal über das, was du dir vorstellst, deine Zukunft jetzt hier in Dresden im Musikgeschäft. Und da würde ich sagen, Doc, stell dich doch einfach mal vor für das junge Publikum hier am Mikrofon, wer du bist, und dann reden wir über das, was du so dieses Jahr vorhast. Okay, also so ungefähr war es, wie du es gerade gesagt hast, auch nur so ungefähr. Ja, vorstellen, ich lege ungefähr schon seit 90 irgendwo so auf. Angefangen damals eine legendäre Party, einige werden es noch wissen, in Eschdorf, das war meine erste eigene Party, da war ich sogar gerade 18, also ganze Weile her. Und dann ging es los mit der Gasschleuse, mit dem Major Tom zusammen und dem PJ, wird sicher auch noch einigen was sagen. Fabrik. Guten alten Zeiten. Genau, die guten alten Zeiten. Und ja, und dann hat sich das irgendwie so alles verselbstständigt, überall. Wir haben auch viele eigene Partys gemacht, also die ganze Mannschaft, damals auch über den Laden und Darkhead. Ja, und also ich mache das schon länger. Kurz und gut, oder? Du bist ja dabei, du bist ja auch einer der Ersten, der mit hier einen Plattenladen mit auf die Beine gestellt hat, um Dresden, sag ich mal, in dem Bereich weiterzubringen oder Leuten ein anderes Spektrum als wie Karstadt CD-Regal darzubieten. Und den Laden gibt es zwar immer noch, nicht mehr unter dem Namen, aber das war ja eigentlich euer Schritt auch in die Richtung, oder hier was zu machen in der Stadt. Durch über so einen Laden auch so eine Musik mit breiterem Publikum zugänglich zu machen. Auf jeden Fall. Also den Laden hat man eben früher auch gemacht. Das hat sich damals aus dem Hör auf Record Store dann entwickelt. Mit dem Per und dem Francis zusammen. Und das war in Heidenau. Für damals war das grundlegend in Ordnung, aber irgendwann ist dann auch nicht niemand mehr so nach Heidenau, da haben sie alle beschwert, zu weit, weil die meisten sind ja aus Dresden gekommen und wir waren ja selber auch aus Dresden. Schönes Solo. Schönes Solo, ja. Und dann haben wir damals einen Laden gesucht und gefunden in der Friedrichstraße. Und das ging noch eine ganze Weile, bis dann irgendwann mal der Schritt kam, in die Neustadt zu gehen, weil der Friedrichstraße das auch eher weg vom Schuss war. Und in der Neustadt hatten wir dann auch eine ganze Weile den Laden und dann haben eben der Dennis und der Pep das übernommen und machen das so okay weiter. Und damit habt ihr ja also grundsätzlich auch eine Plattform gehabt, um auch selber Partys zu machen. Ich sag mal, die ganzen Monotonie-Partys und was ihr alles so gemacht habt. Lang, lang ist her, ne? Lang ist es her. Gibt es mal wieder sowas irgendwie? Also es wird sicher wieder was geben, Neues. Also an den alten Dingen jetzt anzusetzen, das ist eher schwierig, weil das ist halt einfach abgeschlossene Geschichte und ist nicht zu toppen. Das sind eigenständige Dinge gewesen. Na klar, über den Laden damals gingen natürlich alle Informationen. Also ich unterhalte mich ja auch mit vielen und die sagen eben auch, dass so die Schnittstelle irgendwie nicht mehr ganz so da ist als solches, okay, wie das eben früher war. Schon von der Absprache her, von den ganzen Leuten, die Partys machen untereinander. Also das war schon damals irgendwo auch einmalig, dass das alles da so gut irgendwo gesteuert darüber lief, dass man sich auch viel abgesprochen hat, wie unten man die Partys war, die Veranstalter haben dann bei uns im Laden angerufen, ob die irgendwie wissen, was da ist. Und da wir nichts weiter wussten, haben wir dann eben gesagt, nee, passt. Und da hat sich nichts so weiter überlagert. Okay. Zumindest haben wir das meiste versucht, da irgendwie dort zu managen, wenn man das jetzt so sagen kann. Ja gut, damals gab es noch nicht so das Internet und Plattformen wie solche, wo man dann halt schauen konnte, was sich dann etabliert hat. Das ist richtig. Welche Plattformen gibt es da heute? Ja. Gibt ja eigentlich nur eine in Dresden, nur bang.de. Also ich meine, was dann die Schnittstelle ist für die Szene. Richtig. Stimmt, das gab es ja damals so nicht. Nee. Da gab's, neu. Gab's doch den kleinen gab es damals schon und da wusste da auch schon ziemlich viel und war eine Schnittstelle hier in Dresden und der hat sein Wissen ja jetzt geballt in eine Seite gesteckt. Ja, der Andreas hat ja damals unseren E-Mail-Verteiler für die News und so programmiert. Ja. Ah. So hat's angefangen mit Bang. So hat's angefangen. Also ich weiß nicht, ob das der Anfang war, aber für uns damals war das der Anfang. Gut, ja, Mike, kurz noch ein technisches Detail, Nohang. Du hast ja Flyer mitgebracht. Das heißt, bei dir geht es jetzt auch wieder voran. Du legst wieder auf und zwar am 30. April. Richtig. Und was gibt es denn dazu zu sagen? Also stell einfach mal deine Veranstaltung davor. Ja, also wir fangen mit der Lady an. Die Voices wird auflegen. War ja auch schon hier bei euch in der Sendung. Ja, können wir auch ganz kurz grüßen. Genau. Und der Jan Sand, auch über die Stadt hinaus bekannter DJ. Und ich, wir werden so zu dritt auflegen. Das ist der Mittwoch vor dem Feiertag. Mhm. Also danach schön frei. Und das ist eine einmalige Sache, das hat sich so ergeben. Dieses Datum war, also die Party ist im Bunker. Im Bunker, der Bunker, Straße E. Genau, in dem roten Raum, deshalb auch La Espace Rouge. Und dieses Datum war frei und ich hatte ja im Dezember mal so einen Mix gemacht und der Jan hatte den gehört und irgendwie hat er gefragt, ob wir das irgendwie machen wollen und da war ich natürlich offen dafür, ist klar. Und so ist das dann alles entstanden. Und die Bunker-Leute sind auch super, total unkompliziert, super nett, also echt super arbeiten mit denen. Kennt man anders, ne? Ja? Man kennt das auch anders. Okay, dann kennen wir die richtigen wahrscheinlich, mit denen sich lohnt sowas zu machen. Also super Unterstützung, also von der Seite mal, okay. Muss schon sagen. Die Empfehlung für übernächste Woche sozusagen. Genau, und apropos Mix, ich würde sagen, wir hören jetzt noch ein wenig in deinen Mix, den du uns mitgebracht hast, hinein und reden später nochmal über das Mixen, deine Umsetzung heute und da habe ich ja auch einige interessante Gespräche schon mit dir geführt, aber machen wir später, denn wir quasseln schon ganz schön lang und die Leute wollen ja auch ein bisschen deine Musik hören, würde ich sagen. Genau. Gut, bis später. We'll be right back. So, dann wollen wir doch den Doc mal fragen, wie er so das Set eingespielt hat, weil das ist ein etwas älteres und wie er heute so die zu mixen pflegt, denn ich kann mich an ein sehr interessantes Gespräch um die Weihnachtszeit erinnern, als du so deine Visionen mit mir geteilt hast, wohin sich die ganze DJ-Szene-Mixerei entwickelt. Früher war es ja auch derjenige mit Vinyl und Turntables, denke ich mal, wie wir alle. Aber du hast dich ja weiterentwickelt. Ja, was heißt weiterentwickelt? Die Technik hat sich weiterentwickelt und ich gucke halt, dass ich das Beste mir oder für mein Mixing mir das Beste rausnehme. Also ich habe logischerweise auch noch zwei Plattenspieler, also das normale Grundsetup, was jeder hat. Könnte mir nicht vorstellen, mit CDs zu mixen. Und bin aber mittlerweile Traktor, Scratch-User, also mit dem Platteninterface. Ja? Mhm. Und dort aber diese Traktor-DJ-Variante. Das Traktor-DJ ist jetzt auch Scratch-fähig, also mit den vier Channels, die man zum Mixen hat. Und ich war schon immer jemand, ich habe immer versucht, so viel wie es geht zu machen. Damals ging natürlich einiges überhaupt nicht, was jetzt so easy möglich ist. Realtime-Musik, Verfremdung in allen Bereichen ist ja heutzutage überhaupt kein Thema mehr. War früher echt schwierig, so auch mal so eigene Sachen mitzuspielen. Da hatte ich ein Powerbook und Pro Tools drauf. Und das konntest du aber eben nicht pitchen. Und da musstest du den Mix dann erstmal so fahren, dass es von BPMs dann halbwegs gepasst hat. Und dann quasi verkehrt rum drauf mixen. Mhm. Weil das Powerbook statisch war. Es war fest. Keine Geschwindigkeit zu ändern. Und irgendwann hatte ich dann mal mir die Sachen eben auf eine CD gebrannt, um das besser mixen zu können. Mhm. Weil das eher immer schwierig war. Und Der Mix, der jetzt läuft, ist eigentlich auch so eine Kombination aus dem, was damals, also der ist ja, wir wussten es nicht ganz genau, so von 99, also der ist mal für Evosonic gemacht worden, von Major Tom, und das muss so 99, 2000 gewesen sein. Auf Einfälle, ja. Genau, viele Grüße an Major an der Stelle. Genau. Dann schon immer kurz erwähnt. Und das ist das, was damals irgendwo so mit meinen Verhältnissen irgendwo möglich war. Und damals war es nie vorstellbar, irgendwie ein Audio-File so zu bearbeiten, zu loopen oder irgendwie so, aber in Realtime, eben so wie das jetzt eben geht. Und das finde ich persönlich sehr toll. Also deshalb habe ich auch das Traktor Scratch, aber lege natürlich nach wie vor Platten auf und hol mir auch welche und ich betreibe halt die gute Mischung. Ja, man soll ja auch, sag ich mal, die technischen Vorzüge, die es heute gibt, auch nutzen. Und nicht sich dagegen verklären, weil irgendwann in 3 Jahren oder so, oder wie man es jetzt schon sieht, es gibt ja irgendwie Stations, habe ich gesehen, da geht es nur mit dem USB-Stick ran und hat zwar mit dem Mixen an sich, wie man es mit Platten sich vorstellt, nicht mehr zu tun, aber wenn du überlegst, du kriegst 2 GB, wie viel Musik da auf dem Stick drauf ist, schleppt das mal an Platten irgendwo mit in den Club, weißt du? Aber du hast halt heutzutage echt Möglichkeiten, noch und nöcher was zu machen. Nee, das ist schon cool. Ich ziehe da auch einen Hut davor, weil die Möglichkeiten gab es halt früher nicht. Einfach mal auch einen Track doppelt zu spielen oder so, was du halt mit solchen Software-Sachen einfach machen kannst. Na gut, da muss man es natürlich auch nutzen können. Ja. Und nutzen ist jetzt nicht so, dass man einfach nur einen Filter reinlegt und das ist schon klar. Sondern, aber wenn man sich damit auseinandersetzt, denke ich. Auch ja. Also wer das halt hat, der hat eben heute super Möglichkeiten. Und auch eben noch heute das Fragen, was du gerade angesprochen hast, nie die Platte 2 oder 3 Mal zu kaufen, also einmal für den Schrank und 2 Mal zum Spielen. Genau, sieht's halt aus, ja. Du ziehst dir das Ding halt, die Platte runter und dann spielst du halt das Pfeil und setzt deine Loops und filterst das raus, was du brauchst oder tust das hervorheben, was eben deiner Meinung nach passt und so entsteht eben auch ein eigener Sound von einem DJ. Genau, da hast du viel mehr Kreativität, die du walten lassen kannst. Ja, genau, das macht auch richtig Spaß. Oh, genau, auf alle Fälle. Und im Bunker wirst du dann speziell mit deinem Traktor Scratch dort auflegen oder klassisch Vinyl? Ja, also schon mit Traktor, aber das sieht ja nach außen eigentlich eher niemand. Also ich lege Traktor Scratch ist ja mit den Timecode-Daten wie Serato. Oder stimmt, du hast einen Laptop Digi mit dem ganzen... Scratch, die Software aus Dresden, sag ich nur. Ja, und Mike, kaufst du noch Platten oder bist du mehr dann jetzt schon am MP3 kaufen? Also das ist bei mir echt intuitiv, was ich mir als Platte hole oder was eben als File. Das kann ich irgendwie nie so ganz genau sagen. Manchmal. Kommt immer drauf an, wenn ich halt erstens manchmal auch eine Preisfrage, gebe ich auch ehrlich zu. Und wenn ich mir vorstelle, dass man mit dem Track vielleicht noch mehr machen könnte, dann würde ich mir den eher als File holen. Und wenn es so ein Gesamtkonzept ist, also zum Beispiel die neue Bochum-Welt, ROB oder so heißt die, die gibt es zum Beispiel dummerweise überhaupt nicht als Platte, die hätte ich mir gerne als Platte geholt. Hm. Naja, ist komisch. Also bis jetzt gibt es sie noch nicht als Platte. Also. Wenn die Nachfrage steigt, wird sie auch gepresst. Ja, und ich habe mich... Jetzt mal. Man kann sie ja selber pressen, naja, oder? Also bei Reflex, die wissen eigentlich grundlegend, dass da eine Nachfrage da ist. Mhm. Ich habe mich auch mit einigen so aus der Branche unterhalten. Also die haben mir erzählt, dass die Plattenverkäufe grundlegend gewachsen sind und dass die CD-Verkäufe eher runtergehen. Dadurch, dass du halt eben halt alles als File runterladen kannst. Mhm. Und dass das Plattenbusiness eigentlich richtig... Boom, die ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es zumindest wieder auferstanden ist. Sieht auch besser aus. Interessant in dem Sinne, ja. Und da uns ein bisschen die Zeit wegläuft, würde ich einfach mal sagen, promotet nochmal eure Veranstaltungen an dieser Stelle, beziehungsweise grüßt die Leute, die ihr grüßen wollt. Ach, grüßen ist immer so schwierig. Also ich grüße alle, die mich kennen. Wenn ich es anders mache, dann vergesse ich jemanden, die sind dann böse. Also von daher alle die mich kennen, logischerweise auch die alle, die gern zu unserer Party kommen wollen. Ja, viele Grüße an die DJs, die heute nicht hier sind, also die Voices und den Jan. Und ja, und danke auch mal an alle die auch über die Zeit, wo ich jetzt etwas ruhiger war, immer noch zu mir gehalten haben und die das auch weiterhin supporten. Und ja, also... Ja, und da sage ich nochmal 30. April. Hier, ja, danke, dass du gekommen bist. Ne? Klar. 30. April, Mike, Bunker, Straße E. Richtig, genau. Bist du zu hören mit Jan Sann und der Voices und all diejenigen, die jetzt hier reinhören, den lege ich doch mal ans Herz, da an dem Tag dort oben mit zu feiern. Gibt es auch einen MySpace-Account, soweit ich weiß? Weiß ich? Ach ja, genau. Genau. Ja, das ist immer so. Aber einfach mal auch mal nach Jan Sann suchen, da ist alles irgendwie in der Hinsicht... verlinkt. Ich promote an der Stelle 2.5. einen Tag nach Männertag und 2 Tage nach Mike's Dogbeat Party promote ich auch nochmal eine Veranstaltung Galerie Disco mit Kenny Lieven aus Erfurt von Traumschallplatten und den Jungs Jekyll und Hyde und natürlich der Skepa Crew eingeschlossen. Wir werden dort wieder eine schöne, lustige Sause machen, so wie am 29.02. Kommt zahlreich, hoffentlich so zahlreich wie gestern zur Bankparty. Ja, ja. Es war schön, man hört es mir bestimmt auch noch an und ja, Flyer, watch out for Flyer. Und ihr hört Sunday Eve Radio Show. Ja, auf callerradio.de. .org. An der Stelle sind wir auch schon wieder am Ende. Danke Mike, dass du da warst. Gerne. Danke, Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe. Wir haben auch die ganze Zeit hier gequatscht. Genau so sieht's aus. Wir hätten, glaube ich, auch einen Sprachbeitrag machen können. Hätten wir, ja. Was soll's? Ich meine, wer die Sendung nochmal hören möchte, die wird demnächst auf MySpace im Angebot sein. Ich habe das jetzt mal gepflegt. Im Angebot, ja, zum Download. Nein, alle unsere Sendungen, die hier auf Coloradio gelaufen sind. Bis auf eine, die ist irgendwo im verschwunden Datengrab im verschwunden, beziehungsweise als es noch keine Aufzeichnung gab hier im Sender, könnt ihr downloaden. Und ja, ich sehe schon, 4 Minuten, wir wollen noch ein bisschen Musik hören. Bis zum nächsten Mal. MySpace.com, Sunday Eve Show, dort habt ihr alles. An der Stelle auch bis zum nächsten Mal mit. Lasst euch überraschen, so wie jedes Mal. Das war's wieder. Nach uns kommt Hörwerk und heute Abend natürlich wieder Cosmic Listener mit den Marauders. Oh, ich sehe schon. Okay, dann viel Spaß, genießt den Sonntag und... Merkt euch die Dates vor. 30.04. und 2.05. Genau. So ist es. 3, 2, 1. Goodbye.